Hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann-Nana-Nachrichten! Ballermann-Nana-Nachrichten! Paris! In Frankreich ist jetzt Hollande in Not, davon sind seine Reformen bedroht. Man interessiert sich nur für die Affäre, er kann sich beschweren, aber nicht wehren. Sexfalle, Sexfalle, erwischt die Präsidenten alle mitten in Paris. Sexfalle, Sexfalle, das Denken mit der Hose, ja, das ist so zuckersüß. Sport! In Australien war's beim Tennis heiß. Heiß, heiß, Baby, Schweiß, Schweiß, Baby. Drum ist Sabine Lissiki früh abgereist. Ausgekühlt schon in Down Under. Sozialtourismus steht für Migration. Hotsee, Ofa, doch du wirst sehen, Rumänen lügen nicht. Ballermann, na na na Nachrichten, Ballermann, na na na Nachrichten. Mehr Spaß einfach, SWR3.